1. Dies ist die Botschaft, die der Herr an Jeremiah richtet und die ihm wie folgt mitteilt. 2. So spricht der Herr, der Gott Israels, schreib alwort, die ich zu dir gesprochen habe, zur dauerhaften Dokumentation in ein Buch. 3. Denn es war die Zeit kommen, in der ich das Schicksal meines Volks Israel und Juda wenden word, msie in das Land ihrer Vorfahren zurück zu führen, damit sie es wieder in Besitz nehmen. 4. Die sind die Wort, die der Herr bezüglich der Zukunft von Israel und Juda feierlich erklärt hat. 5. Der Herr stellt fest, dass ein Schrei des Schreckens und der Angst zu hören ist, die es momenten keinen Frieden und keine Sicherheit gibt. 6. Man sollte prüfen, eb manekinde gebaren konin, denn ich sieht man almaner mit den Handen und den Haften y gebarend, warend ihr gesichter vor Angst erblassen. 7. Dieser Tag wird furchtbar sein und seins gleichen suchen, es ist ein Zeit der Extremen not für das Volk Jacob, doch sie werden schließlich daraus gerettet werden. 8. An jenem Tag wird der Herr der Herrscheren das Joch der Unterdrückung von ihrem Heil zerbrechen und ihr Fesseln zerreißen, damit fremde sie nicht länger versklaven. 9. Stattdessen werden sie dem Herrn, ihrem Gott, und ihrem König David dienen, den ich zugegebene Zeit für sie einsetzen word. 10. Die Schalb soll mein Diener Jacob keine Angst haben und Israel soll nicht erschrecken, den ich word sie und ihr Nachkommen aus der fernen Gefangenschaft befreien, damit sie in Frieden und Sicherheit leben können. 11. Ich bin bei dir, dich zu retten, warend ich die Nationen vernichte, unter die ich dich zerstreut habe, word ich dich zwar massvoll bestrafen, aber nicht vollständig vernichten. 12. Der Herr erklärt, dass dein Schaden schwerwiegend und dein Verletzung nach menschlichem Ermessen unheilbar ist. 13. Es gibt niemanden, der sich für dein Heilung einsetzt, und es fehlen die medizinischen Mittel oder Verben, dein eitenden Wunden wirksam zu versorgen. 14. Dein Ehemaligen verbundeten haben dich verges sen und kommen sich nicht mehr dich, weil ich dich aufgrund deiner zahlreichen Sünden mit der Hart eins feindes best draft habe. 15. Warum beklagst du dich über deinen Schmerz, als wäre ungerechtfertigt, obwohl ich dir dies wegen deiner weilen Verfelungen und deiner großen Schuld angetan habe. 16. Denn ich werden all, die dich jetzt unterdrücken, selbst in die Gefangenschaft sehen und diegenigen, die dich beraubt haben, werden selbst zur Buten Plunderung freigegeben. 17. Ich werde dich jedoch heilen und dein Wunden versorgen, obwohl man dich ein Verstesen nennt, die sich in Zion niemand mehr kommet. 18. Der Herr verspricht, das Schicksal der Nachkommen Jacobs zu wenden, die Stadt auf ihren Ruinen wieder aufzubauen und den Palast und seinem Rechtmassigen Platz neu zu errichten. 19. Aus den Hausen wird wieder Dankbarkeit und Jubel erklingen, ich wird das Volk vermehren und zu Ehren bringen, so dass sie nicht länger verachtet werden. 20. Ihr Kinder werden wieder die Stellung von früher einnehmen, ihr Gemeinschaft wird vor mir besten haben, und ich wird alle Unterdrücker zur Rechenschaft sehen. 21. Ein Herrscher wird aus ihrer eigenen Mitte vorgehen, denn ich in mein Nahe rufen wird, denn niemand wird es sonst wagen, sein Leben zu riskieren, am eigenmächtig vor mich zu treten. 22. Auf dies Weise wird it a wieder mein Volk sein, und ich wird ihr Gott sein, y es der Bund vorsieht. 23. Sie, der Zorn des Herrn bricht y ein gewaltiger Sturm los und wird sich auf die Kopfer der Entladen, die sich gegen sein Gebot auflehnen. 24. Der Gluhen Zorn des Herrn wird nicht nachlassen, bis sein Absichten vollständig ausgeführt hat, erst in der Zukunft wird it a die wohl Bedeutung dieser Irenis verstehen.